Kapitel 56. Der Entschluss. Schnell hatte ich Milton und Diego gefunden und nur kurz darauf traten Gorn und die übrigen aus der Mine ein. Zusammen mit meinen drei Freunden suchte ich mir einen Tisch in einer hinteren Ecke von Silas Kneipe. Dann erzählte ich ihnen, was ich bei Xardas erlebte und herausgefunden hatte. Schließlich hatte ich dazu bis jetzt keine Zeit gefunden. Als ich geendet hatte, schwiegen meine Freunde eine Weile. Schließlich sagte Gorn: Der Typ ist ja noch bekloppter als alle Sektenspinner zusammen. Naja, Gorn hat schon irgendwie recht. Andererseits, ich weiß nicht, aber irgendwie klingt das glaubhafter als die anderen Ausbruchspläne, die ich bis jetzt gehört habe. Was meinst du, Milton? Der junge Magier schreckte hoch. Er war offenbar ganz in Gedanken versunken gewesen. Nun ja, ich weiß nicht so recht. Das ist alles furchtbar unwahrscheinlich. Allerdings... Ja? Nun, es passt alles zusammen. Ich meine, zwischen Xardas und diesen Ork-Schamanen gibt es keinerlei Zusammenhang und trotzdem ihre Geschichten decken sich und das ohne jede Lücke. Selbst wenn sie dich beide angelogen hätten, wonach ich nicht ausgehe, bezweifle ich doch stark, dass sie sich vorher bezüglich ihrer Lüge abgesprochen haben. Natürlich wäre es möglich, dass der Schamane nur eine Legende erzählt hat und auch, wenn er vielleicht an sie geglaubt und dass Xardas auf eben diese Legende bei seinen Studien gestoßen ist und sie ebenfalls glaubt. Aber Meister Batos sagt in seinen Werken, alle Legenden haben einen wahren Kern. Außerdem behauptet der Schamane, der Schläfer habe zu den Orks gesprochen, ihnen gesagt, sie sollen Kalom helfen und so weiter. Und bei den Orks lassen sich diese Visionen schlecht auf Sumpfkrautkonsum schieben. Und dann ist da noch etwas. Das alles passt auch mit den Ereignissen aus dem Sumpf zusammen. Iberion sprach von einem Erzdämon, der unter irgendeiner Stadt ruhen soll. Und es ist höchst unwahrscheinlich, dass seine Wahnvorstellungen sich mit einer alten Legende deckt, von der er nichts gewusst haben kann. Soll das heißen, du glaubst an Xardas Geschichte? Es klingt vollkommen unwahrscheinlich, entbehrt jedweder Logik und ist praktisch unmöglich. Aber es ist die einzige plausible Erklärung. Aber ich begreife noch immer nicht, wie das sein kann. Ein Erzdämon, hier in der Sphäre Adanus? Xardas meinte, die Schamanen hätten ein Dimensionsportal benutzt, was auch immer das sein mag. Ein Portal? Ein magisches Portal, durch das man die Sphäre wechseln kann. Aber natürlich. Natürlich was? Und Innos sprach zu seinen Dienern: Errichte mir ein Portal, auf das ich auf immer über die Welt herrsche. Und was soll das jetzt heißen? Ganz einfach. Adanos hat Innos und Belia aus seiner Sphäre verbannt. Innos aber befahl den Altfordernden, ein Portal zu errichten, durch das er seine Sphäre verlassen und auf diese Weise kommen könne. Dieser Plan schlug fehl, weil sowohl Belia als auch Adanos alles daran setzten, dies zu verhindern. Aber wenn Innos dem alten Volk befohlen hat, dieses Portal zu errichten, muss es möglich sein, ein solches Portal auch zu bauen. Und wenn man ein Portal bauen kann, das einen Gott auf diese Welt holt, sollte das bei einem Erzdämon ja vergleichsweise einfach sein. Vielleicht sollte ich mal schauen, ob die Bibliothek der Wassermagier da etwas hergibt. Milton hatte schon wieder dieses Funkeln in den Augen und ich hörte das übliche Studieneifer in seiner Stimme. Ehrlich gesagt war ich beinahe überrascht, dass er nicht sofort aufsprang und losstürmte. Diego kratzte mit dem Finger den letzten Rest Reis aus seiner Schüssel. Und Xardas sagt, um die Barriere zu zerstören, muss man den Schläfer besiegen, ja? Sieht ganz so aus. Und, kämpfst du gegen ihn? Ich weiß nicht, aber ich denke schon. Wenn Xardas ansonsten in allen Punkten recht hat, wird er auch hier recht haben. Und was soll ich sonst tun? Der Plan der Wassermagier funktioniert ohne Xardas sowieso nicht. Ich denke, das ist die letzte Hoffnung. Und wann geht's los? Ich blickte Gorn entgeistert an. Glaubst du etwa, wir lassen dich ganz alleine gehen? Aber das könnte verdammt gefährlich werden. Ach, hör doch auf. Hier drin ist alles gefährlich. Ja, aber... Aber wir sind hier auch nicht ganz hilflos. Und im Übrigen wollen wir hier auch wieder raus. Außerdem müssen gute Freunde zusammenhalten. Also gut. Fein. Dann wäre nur noch zu klären, wie wir an diesen ganzen Orks vorbeikommen. Na, auf die altmodische Tour natürlich. Gorn packte demonstrativ den Griff seiner großen Axt. Gorn, wir können nicht einfach ein ganzes Dorf niedermetzeln. Müssen wir auch nicht. Nun, es gibt da so ein Ding. Nennt sich Ulumulu. Ulu was? Ulumulu. Das ist bei den Orks ein Symbol von Stärke und Freundschaft. Urshak meinte, ein Freund von ihm könnte mir eins bauen. Wenn wir sowas bei uns haben, dürfen uns die Orks nicht angreifen. Und du meinst, die halten sich daran? Ich denke schon. Urshak hätte mir sicher gesagt, wenn ein Risiko bestünde. Immerhin habe ich ihm das Leben gerettet. Und wo befindet sich dieser Freund, der ein Ulumulu bauen kann? Es ist der Orksklave hier in der freien Mine. Dann wird er nicht gut auf Menschen zu sprechen sein. Außerdem bezweifle ich, dass er in der Mine einfach so ein Ulumulu zusammenbauen kann. Das ist auch schon alles geregelt. Er ist bereit, mir eins zu bauen. Wir sind in 3 Tagen im alten Kastell verabredet. Wie hast du ihn aus der Mine bekommen? Ich habe ihn durchgeschmuggelt, mit Hilfe des Steins aus dem Druidenkloster. Du hast einen Ork in eine Fleischwanze verwandelt. Du bist echt wahnsinnig. Schon möglich. Leider gibt es einen Haken. Ich muss Tarok die Sachen beschaffen, die er für das Ulumulu braucht. Und das wird nicht einfach. Ich brauche jeweils einen Trollhauer, eine Feuerwaranzunge und ein Schattenläuferhorn. Und ich brauche 8 Sumpfheizähne. Aber das sind die vermutlichst gefährlichsten Tiere hier im Tal? Schon klar. Diego erhob sich. Wir anderen blickten ihn fragend an. Wohin gehst du? Jagen. Aber... Sie sind gefährlich, nicht unsterblich. Und was du brauchst, ist ein Jäger, der sich auskennt. Und wie willst du einen Troll töten? Muss ich doch gar nicht mehr. Soll das heißen, du hast damals in der Trollschlucht die Hauer mitgenommen? Was für ein Jäger wäre ich denn sonst? Du sagst, du brauchst die Sachen in 3 Tagen. Dann treffen wir uns in 2 Tagen am geheimen Treffpunkt. Bis dahin habe ich die Sachen für dich. Das war Kapitel 56. Der Entschluss.